Guten Morgen. Ich sagte, wer jetzt schon hier ist, der bringt extrem viel dafür mit, ein guter Entrepreneur zu werden. Denn das heißt ja schon einiges. Nach so einem erfahrungsgesättigten Tag gestern, der ja auch bis spät in die Nacht ging, heute Morgen schon wieder früh aufzustehen. Und ich habe Ihnen etwas mitgebracht. Wer es gewagt hat, nicht auf den Fluchtplätzen ganz hinten zu sitzen, sondern ganz vorne, sieht vielleicht auch, was ich Ihnen mitgebracht habe. Was ist das? Eine Nuss. Das ist eine ganz besondere Nuss. Das ist nämlich eine Walnuss. Und was mich an der Walnuss unglaublich fasziniert, ist, dass sie das Potenzial hat, ein 30 Meter hoher und bis zu 150 Jahre alter Baum zu werden. Und Herr Professor Faltin sprach ja gerade von der Potenzialentfaltung und dass das Wichtigste überhaupt ist. Und dieses unglaubliche Potenzial einer Walnuss entfalten Sie ja, denn das steckt in jedem von Ihnen, vom ersten bis zum letzten Atemzug. Und entscheidend ist die Frage, wer denn, das würde mich mal ganz kurz interessieren, gestern hieß es ja schon, es sei gefährlich, hier beim Entrepreneurship Summit zu sein. Wer ist denn noch angestellt? Oh, ein großes Risikopotenzial. Denn die große Frage, die Sie sich jetzt stellen dürfen, ist, erfüllen Sie noch oder erfüllt es Sie schon? Beruf und Berufung sind zwei ganz entscheidende Dinge. Und wer seine Berufung gefunden hat, lebt auch seine Erfüllung. Und was ich selbst gemerkt habe, wir werden ja nicht als Angestellte geboren. Wir werden ja dazu gemacht. Und ich sage das ganz bewusst, wir werden dazu gemacht, denn 90% der Menschen, die in Deutschland arbeiten, sind angestellt. Und nur 10% sind selbstständig. Und dafür gibt es Gründe. Und deswegen ist es wundervoll, dass es den Entrepreneurship Summit gibt, weil ich bin mit Ihnen überzeugt, wir brauchen mehr Gründer. Wir brauchen mehr Entrepreneure. Wir brauchen mehr Menschen, die selbstständig sind. Wir brauchen mehr Menschen, die ihrer Berufung folgen. Wir brauchen mehr Menschen, die die Probleme, die wir haben, anpacken. Wir brauchen mehr Menschen, die für Bedürfnisse, die noch nicht erfüllt sind, Lösungen finden. Und es gibt zwei ganz zentrale Energien, die uns alle antreiben. Das eine ist Leidensdruck und das andere ist Leidenschaft. Und Leidensdruck ist eine Energie weg von. Und die meisten Menschen wissen ziemlich genau, was sie nicht mehr wollen. Vielleicht den blöden Chef oder die doofen Kollegen oder eine Arbeit, wo sie in Routinen erstarrt sind, eine Arbeit, die ihnen keine Freude mehr macht. Aber die große Kunst ist, zu wissen, wo man eigentlich hin will. Und da fängt schon an, viel schwieriger zu werden. Sich selbst zu fragen, was möchte ich eigentlich für einen Fußabdruck auf dieser Welt hinterlassen? Welche Probleme möchte ich eigentlich lösen? Welchen Personal Brand will ich eigentlich aufbauen? Und es lohnt sich, darüber nachzudenken. Und das ist genau das, was eben nicht einfach ist, das für sich selber zu finden. Diese Vision. Und es ist wirklich, geht wirklich darum, eine große Vision zu finden. Und Sie hören das immer wieder, think big, start small. Denn eine Vision ist etwas anderes als eine Idee. Und deswegen fragen Sie sich, was können Sie oder auch, was wollen Sie können? Denn Sie können unendlich viel und Sie können vor allem noch unendlich viel mehr dazulernen. Und ich selbst habe mich das auch gefragt, was will ich eigentlich? Und da war ich Ende 40 angestellt. Bis Ende 40 war ich angestellt. Ich hatte das große Glück, dass ich Angestelltenstellen hatte, wo ich mich recht gut entfalten konnte, weil ich 10 Jahre lange in der Wissenschaft in Frankreich und Deutschland tätig war. Das sind ja Entfaltungsspielräume, die man hat. Und anschließend 10 Jahre als Geschäftsführerin in einem Wirtschaftsverband, wo ich auch sehr große Entfaltungsspielräume hatte. Ich merkte aber mit Ende 40, irgendwie ist das nicht die Präsentation, die ich vorhatte. Da sind jetzt einige Bilder. Okay. Und ich war Ende 40 und habe gemerkt, alles, was ich lange Zeit sehr gerne gemacht habe und was mich auch erfüllt hat, der erfüllte mich plötzlich nicht mehr. Und ich war auch an einer Glasdecke angekommen. Ich war angekommen, ich war erfolgreich, Ich hatte eine Geschäftsführerposition, ich hatte ein top dotiertes Gehalt, ich hatte einen Dienstwagen, auf meiner Visitenkarte stand Geschäftsführerin, ich war in internationalen Gremien, ich habe einen Fachverlag geleitet, ich habe Eventmanagement gemacht, ich war zuständig für ein e.V., ein GmbH, eine Stiftung, aber ich merkte, es erfüllte mich nicht mehr. Und was macht man denn da mit Ende 40? Und eine Sache war mir klar, worauf ich überhaupt keine Lust hatte, war, mich in meinem Alter noch mal irgendwo zu bewerben. Schon gar nicht in einer Gesellschaft, wo man mit Ende 40 als Silver Ager oder Best Ager oder Platin Ager gilt. Und ich habe mir gesagt, ich fühle mich noch gar nicht alt. Ich bin doch gerade erst in der Mitte meines Lebens angekommen. Und ich werde oft gefragt, was ist denn die Mitte des Lebens? Das wissen wir natürlich nicht. Aber numerisch festgehalten habe ich mal gesagt, naja, so ungefähr zwischen 42 und 49. Warum gerade 42 bis 49? Weil alle 7 Jahre sich unsere Zellen einmal komplett erneuern. Und damit gehen Veränderungsprozesse einher. Und auch das Bedürfnis der Seele und des Geistes zu wachsen und sich zu verändern. Was macht man denn dann, wenn man sich mit Ende 40 nicht nochmal bewerben möchte? Naja, da war eigentlich klar, eine Alternative gibt's ja, mich selbstständig machen. Das klingt so leicht, das ist aber gar nicht leicht, denn womit denn? Das ist ja auch eine spannende Frage, wie kommt man denn überhaupt auf eine Geschäftsidee? Man setzt sich ja nicht einfach an den grünen Tisch und sagt sich, jetzt möchte ich mich selbstständig machen, überleg mir mal 10 Ideen und leg los. Und das war eine wirklich große Herausforderung, denn da steckte eine große Angst dahinter. Die Angst, plötzlich keine Identität mehr zu haben. Denn wir identifizieren uns unglaublich stark über unseren Beruf. Und wenn man kündigt, ist man plötzlich alles los. Seine Geschäftsführerposition, seinen Dienstwagen, seine Visitenkarte. Wenn man bei jeder Party, bei der man gefragt wird, heißt es irgendwann, ach, was machen Sie denn eigentlich beruflich? Und wenn man dann in so einer Orientierungsphase ist und gerade gar nicht weiß, was macht man eigentlich? Und dann habe ich den ersten großen Fehler gemacht. Ich habe viel zu schnell gegründet, ohne eine Vision entwickelt zu haben. Ich habe gedacht, naja, mache ich einfach das weiter, was ich bisher gut konnte. Habe eine Agentur für Kommunikationsgestaltung gegründet. Und den Fehler möchte ich Ihnen ersparen. Ich habe nämlich dann erstmal sehr viel Geld in Marketingaktivitäten investiert, eine Website gemacht, Visitenkarten drucken lassen, Briefpapier, einen Messestand. Da geht ja eine ganze Menge Geld für drauf. Um nach einem Jahr zu merken, da steckt überhaupt keine Energie drin. Ich kann das zwar alles, aber ich will das gar nicht mehr. Und dann habe ich mich nochmal hingesetzt und mich gefragt, was will ich eigentlich wirklich? Dann war der Leidensdruck so groß, dass ich gedacht habe, das kann es nicht gewesen sein. Ich sagte, naja, eigentlich mache ich 3 Sachen sehr gerne. Ich schreibe sehr gerne, ich war Chefredakteurin einer Fachzeitschrift, lange journalistisch gearbeitet, dafür muss ich ja nicht angestellt sein. Und dann war es mir wichtig, mein Erfahrungswissen weitergeben zu können. Und zwar aus den unterschiedlichen Lebensbereichen, sowohl aus der Wissenschaft im In- und im Ausland, als auch aus dem Wirtschaftsverband, als auch die Erfahrungen, was es heißt, sich selbstständig zu machen. Da habe ich mich gefragt, wo ist es denn kein Nachteil, älter zu werden? Da habe ich mir gedacht, einer der wenigen Berufe, wo es ein großer Vorteil ist, sogar älter zu werden, ist der des Beraters. Und dann habe ich mich mit Ende 40 nochmal hingesetzt und meine Ausbildung gemacht. Ich habe eine Ausbildung als Business- und Teamcoach gemacht. Und habe mich gefragt, wo kann ich denn mein Erfahrungswissen gut weitergeben als Berater und auch durchaus auf Bühnen. Und habe noch eine 2. Ausbildung gemacht bei der German Speakers Association. Und vor allen Dingen habe ich dann gemerkt, was ein großer Fehler war. Ich kannte, als ich gegründet habe, ja nur Angestellte. Und es ist ein Rat, den ich Ihnen mitgeben möchte. Wenn Sie gründen wollen, suchen Sie sich ein Umfeld von Gleichgesinnten. Von Menschen, die da sind, wo Sie hinwollen. Und von Menschen, die sie unterstützen. Und Angestellte und Selbstständige denken anders, fühlen anders und ticken anders. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht und war 2 Jahre lang unterwegs, von Berlin bis nach Sri Lanka, von großen Messen von der Ambiente bis zur Republika, auf der Suche nach ungewöhnlichen Unternehmern. Ich wollte nicht denjenigen kennenlernen, der den x-ten Copyshop oder den x-ten Coffeeshop eröffnet, sondern Menschen, die wirklich mit ihrem eigenen Potenzial, etwas, was sie auszeichnet, was ihre innere Stimme ausmacht, was ihre Idee ist, gewagt haben zu gründen. Und zwar so ungewöhnlich, dass die meisten, wenn sie zu einer Bank gegangen wären, um einen Kredit zu beantragen, gehört hätten vom Banker, never ever. Und ich habe 21 Menschen porträtiert aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Und es sind faszinierende Menschen, die den Mut hatten, eine Festanstellung aufzugeben, die den Mut hatten, aus eigener Kraft zu gründen, die 21 ganz unterschiedliche Finanzierungswege gefunden haben. Und Geld ist heute da. Und die Menschen suchen sogar nach guten Anlagemöglichkeiten. Geld ist heute kein Hinderungs mehr zum Gründen. In Zeiten, wo man mit Crowdfunding oder Crowdinvesting Menschen finden kann, die die eigene Idee unterstützen wollen. Und eine dieser Geschichten aus diesem Buch möchte ich Ihnen heute vorstellen. Und zwar einen Menschen, der in der Lebensmitte gegründet hat, genau wie ich selbst auch. Und bevor ich das tue, gebe ich Ihnen mit, ganz entscheidend ist, besinnen Sie sich auf Ihre Stärken. Und auch das ist gar nicht so einfach, denn Ihre Stärken sind die Dinge, die Ihnen leicht fallen. Und deswegen lohnt es sich mal, darüber nachzudenken, was fällt Ihnen leicht und vor allem, was tun Sie sehr gerne und was möchten Sie in Ihrem Leben vielleicht auch noch Neues lernen? Denn alle Menschen, die ich porträtiert habe, haben danach in einem ganz anderen Bereich gegründet, als dem, in dem sie vorher Experten waren. Können Sie sich vorstellen, dass ein Jurist ein Parfümeur wird? Oder dass eine Theologin zur Verwalterin des digitalen Erbes wird? Mal eine kurze Frage, wer hat denn hier im Raum sein digitales Erbe schon mal festgelegt? Interessant, niemand. Aber ich nehme an, jeder von Ihnen hat wahrscheinlich einen Facebook-Account, ein Xing-Profil, nutzt vielleicht PayPal und hat Accounts wie eBay, wo es auch um Geld geht. Jeder von Ihnen muss heute sich um sein digitales Erbe kümmern. Denn Sie hinterlassen heute nicht nur Güter, sondern Sie hinterlassen eben auch sehr viele Spuren im Netz. Und wer das nicht tut, für dessen Angehörige kann das kostspielig, wenn nicht sogar gefährlich werden. Also solche Menschen habe ich in meinem Buch aufgegriffen, die sich um ganz neue Probleme und Herausforderungen Gedanken gemacht haben, auch wie sowas wie das digitale Erbe. Und diese Menschen sind, bevor sie diese klare Vision hatten, fast alle durch eine Krise gegangen. Und das sind die Inkubationsphasen, die eben auch dazu gehören. Und was Herr Faltin sagte, gründen in 48 Stunden ist nicht möglich. Weil man ganz viel erstmal loslassen muss, um überhaupt in ein neues, offenes Denken reinkommen zu können. Und deswegen erlauben Sie sich, egal wie alt Sie sind, mal wieder zum Visionär zu werden. Kinder können das, Kinder können noch träumen. Und mir fällt das bei meinen Coaching-Klienten immer wieder auf, wie schwer es ihnen fällt, mal nur für eine Stunde wild, verrückt, offen denken zu dürfen. Und machen Sie es wie Walt Disney. Der hatte 3 Schreibtische. Und machen Sie es vor allen Dingen in der Reihenfolge. Am ersten Schreibtisch seien Sie Visionär. Kommen Sie ins offene Denken und erlauben Sie sich das. Denn dann passieren auch ganz großartige Dinge. Wenn nicht ein Mensch auf dieser Welt mal die Idee gehabt hätte, auf den Mond fliegen zu wollen, wissen Sie, dass nie jemand auf dem Mond gelandet wäre. Und Gedanken sind Energie und alles, was auf dieser Welt entsteht, vollkommen egal, ob dieses Pult oder diese Stuhlreihen oder diese Leuchten, alles war zuerst in der Gedanken eines Menschen, bevor es umgesetzt wurde. Und wenn Sie das wissen, was Sie umsetzen wollen, dann gehen Sie erst in den zweiten Raum, nämlich in den Macherraum. Und da geht es eben darum, es wurde ja immer wieder gesagt, Gründen braucht ein Konzept. Und es gibt heute die Komponenten, mit denen man sich sehr genau überlegt, was man selber macht und was man outsourced. Und wenn man dann ein gutes Konzept hat, wird es eben auch möglich, auf dem Mond zu landen oder eine andere große Vision zu entwickeln. Und Sie erinnern sich vielleicht, Neil Armstrong hat gesagt, das war ein kleiner Schritt für mich, aber ein großer Schritt für die Menschheit. Und Ihre Gründung wird vielleicht ein großer Schritt für Sie und ein kleiner Schritt für die Menschheit sein? Vielleicht aber auch umgekehrt, vielleicht auch ein kleiner Schritt für Sie und ein großer Schritt für die Menschheit. Und entscheidend ist, beides ist möglich. Und erst im dritten Raum fangen Sie an, darüber nachzudenken, was kann eigentlich schiefgehen? Was sind denn die Herausforderungen? Was sind denn die Risiken? Die meisten Menschen bremsen sich aus, weil sie im dritten Raum starten. So ist es auch mir gegangen. Wenn da dieses ganz kleine, zarte Pflänzchen wächst, da kommt das raus und man wagt dann, mit jemandem darüber zu sprechen, über seine Gründungsidee. Was ist das Erste, was Sie bei verrückten Ideen hören? Ja, aber. Als ich gesagt habe, ich möchte mich selbstständig machen, schalten mir diese 3 Ja-Aber ganz laut entgegen. Ja, aber bist du dafür nicht schon viel zu alt? Ja, aber kannst du dir das überhaupt leisten? Ja, aber traust du dir das wirklich zu? Und es ist so einfach, dieses Ja-Aber. Und ich weiß auch gar nicht, warum wir in unserer Gesellschaft eigentlich so darauf regelrecht schon konditioniert sind, als allererstes zu denken, was alles schief gehen kann. Und deswegen fangen sie ab heute an, aufzuhören, sich zu fragen, ob sie etwas schaffen können. Streichen Sie das ob, das ist eine Sackgasse. Und fragen Sie sich ab heute nur noch und ausschließlich, wie Sie etwas schaffen können. Denn in dem Wie steckt eine unglaubliche Energie und Ihr Unterbewusstsein ist Ihr bester Verbündeter. Wenn Sie anfangen, darüber nachzudenken, wie Sie Probleme lösen können, werden Sie entweder selbst auf Ideen kommen oder Sie werden Menschen finden, die Sie dabei unterstützen können. Deswegen machen Sie das in der Reihenfolge. Der Kritiker und wenn Menschen kommen und Ihnen gleich diese Ja-Aber entgegenschallen, fragen Sie sich immer, bringt mich das jetzt gerade weiter? Und wenn nicht, betrachten Sie jede Kritik wie ein Sushi-Band. Dann lassen Sie das, was Sie nicht weiterbringt, ganz gelassen an sich vorbeifahren. Also die 3 Ja-Aber könnten Sie verwandeln, indem Sie einfach sagen, ja und? Ja und. Machen Sie mit dem Ja und weiter. Und jetzt möchte ich Ihnen einen Gründer in der Lebensmitte vorstellen aus meinem Buch, der in der Lebensmitte gegründet hat, der auch gewagt hat, eine Festanstellung aufzugeben und nicht nur gewagt hat, eine Festanstellung aufzugeben, sondern der hat alles aufgegeben. Der hat alles verkauft, was er besaß. Und Sie können ja mal ganz kurz raten. Das ist ja mal ganz interessant. Wir schubladisieren ja sehr gerne. Das sind Alfons Stücke und Edna Möllers. Überlegen Sie mal ganz kurz, was Sie glauben, was die beiden beruflich gemacht haben, bevor sie sich selbstständig gemacht haben. Finanzamt, was noch? Lehrer, noch ein drittes? Herzlichen Dank. So, Alfons war Elektromechaniker. Alfons gehört, wie ich auch, dem geburtenstärksten Jahrgang des 20. Jahrhunderts an. Und er ist nicht gefragt worden von seinen Eltern, was willst denn du werden? Als er mit der Schule fertig war mit 16, haben die gesagt, seine Eltern haben eine Landwirtschaft betrieben, waren Bauern, haben gesagt, du, da ist eine Lehrstelle frei, da gehst mal hin, da gehst du dich mal vorstellen. Und dann ist er Elektromechaniker geworden. So war das in meiner Generation noch. Da hatte man nicht die Vielzahl der Optionen, wo man im Internet nachschauen konnte, was man alles Tolles machen konnte, sondern da hatten die Eltern vor allem Ideen für einen. Meine Eltern hatten auch eine Idee für mich. Die haben zu mir gesagt, Kind, mach was Sicheres. Ich wollte eigentlich Künstlerin werden. Ja, und dieses Mach was Sicheres, das kann einen dann ganz schön prägen. Und viele Menschen sind ja mit diesem Sicherheitsbedürfnis groß geworden. Und bei Alfons war es dann so, er ist eben Elektromechaniker geworden. Der war dabei auch gar nicht unglücklich. Der hat sogar Karriere gemacht. Der war 20 Jahre in dem gleichen Unternehmen. Das waren lineare Lebensläufe. Und dann ist er auch die Karrierestufe Kletterleiter immer höher geklettert. Hat immer mehr verdient, hat ein Haus gebaut, hat Kinder bekommen. Bis eines Tages, und das passiert ja manchmal, der Chef wechselte. Und danach war nichts mehr wie davor. Der hat seine Arbeit gemocht, der hat auch seine Kollegen gemocht, aber das ganze Klima hat sich verändert. Und er wurde gemobbt und landet in einem Burnout. Und da wusste er nur eins. Dahin konnte er nicht zurück. Und er ist auch durch eine Krise gegangen, hat sich dann gefragt, was mache ich denn jetzt? Er wusste zurück, wo er nicht mehr hin, wo er weg von wollte, diese weg von Energie. Das wusste er ganz genau, aber wohin denn? Und wie kommt man denn dann auf eine Idee? Und alles Mögliche durchgespielt. Und was ich auch immer wieder höre, ist auch, nein, mache ich einen Kaffee auf. So eine beliebte Idee bei Frauen, weil es so gemütlich ist, im Kaffee zu sitzen, netten Kaffee zu trinken. Dachte er auch, vielleicht einen Kaffee aufmachen. So, und dann gab es den berühmten Zufall. Er war auf Sri Lanka und zwar in dem Jahr, als der Tsunami alles verwüstet hatte. Und baute Hütten für die Ärmsten der Armen wieder mit auf. Und als er über diese Insel fuhr, war es eine Mischung aus Faszination und Grauen. Grauen angesichts der unglaublichen Zerstörung, ganze Schicksale waren hinweggefegt und Faszination angesichts der Schönheit der Insel. Und während er über die Insel fuhr, dachte er an einen ehemaligen Schulfreund, den er sein Leben lang bewundert hatte. Der hatte nämlich eine Finca auf Mallorca und arbeitete dort, wo andere Urlaub machen. Und da dachte er, Mensch, so eine Finca ist ja gar nicht so eine schlechte Idee. Eigentlich, warum auf Mallorca? Könnte man doch sowas auch auf Sri Lanka machen. Und das, ich sage immer gerne, sind die Zufälle, die Ihnen zufallen, wenn Sie anfangen, sich zu öffnen für Neues. Denn das ist wirklich eine eigene Form von Magie. Und heute wurde ja schon morgens gefragt, wer ist hier einem Sparringspartner begegnet? Wer ist auf eine Geschäftsidee gekommen? Sie sind ja offen für die Dinge. Und da kommen Sie in ganz neue Energieräume rein. Ja, und hier sitzt Alfons und Edna. Edna war vorher Friseuse, er Elektromechaniker. Heute betreibt Alfons die Singaraja Garden Eco Lodge auf Sri Lanka. Und das ist mitten im Regenwald. Und zwar sieht das so aus. Und das ist so abgelegen, dass man da nur mit einem ganz kleinen Tuk-Tuk hinkommt. Wirklich mitten im Regenwald. Und der schafft das, dass er das ganze Jahr über ausgebucht ist. Und das sind die unglaublichen Chancen unserer Zeit, warum ich sage, wir leben in der besten aller möglichen Zeiten, um zu gründen, unter einer Voraussetzung. Sie brauchen eine digitale Affinität. Denn um die Villen mitten im Regenwald so abgelegen voll zu bekommen, muss man ja sichtbar am Markt werden. Und es war noch nie so einfach wie heute, innerhalb kürzester Zeit am Markt sichtbar zu werden. Natürlich gibt es dabei auch Hürden. Für jeden Menschen gibt es Hürden. Und für Alfons waren die Hürden, er sprach kaum Englisch. Und er hat überhaupt keine Ahnung vom Tourismus. Aber das lässt sich ja alles ändern. Man kann ja lernen. Der brachte eine ganze Menge mit, um da 3 Villen aus eigener Kraft aufzubauen. Denn er war handwerklich extrem begabt und wusste genau, worauf es ankommt. Er hatte ja schon mal ein Haus gebaut. Und dann hat er angefangen, Englischkurse zu besuchen und hat Fortbildung im Tourismusbereich gemacht. Und heute berät er die Bauern auf Sri Lanka, wie sie nachhaltige Landwirtschaft betreiben, weil das ist sein innerster Wert, Nachhaltigkeit. Und das ist auch ganz entscheidend beim Gründen. Gründen Sie in Resonanz mit Ihren eigenen Werten. Ich habe in meinem Buch Menschen beschrieben, die bringen Ihnen bei, wie Sie Millionär werden. Und es ist relativ einfach, Millionär zu werden. Das können Sie. Die Frage ist nur, ob Sie bereit sind, den Preis dafür zu bezahlen. Denn alles hat seinen Preis. Dies ist nicht meine Fernbedienung hier. Die funktioniert nicht so, wie ich mir das wünsche. So sieht das dann da aus. Er hat also 3 Villen gebaut. Heute gibt es dort eine deutsch-singalesische Gemeinschaft und das ist ja auch sehr faszinierend, wie wir eben, man spricht ja inzwischen von der jüngeren Generation, schon von der Generation Global, die global unterwegs sind und lokal ihr Wissen einbringen. Man muss dafür nicht auswandern, man kann das auch machen, indem man unterwegs ist und dieses Weltwissen dann hier einbringt. Funktioniert nicht so richtig mit der Fernbedienung. Ich würde Ihnen gerne noch ein paar weitere Bilder zeigen. Kann es an den Batterien liegen? Also Nachhaltigkeit ist ihm wichtig. Wollen Sie es nochmal probieren? Nochmal austauschen oder ich gehe nach vorne, da kann ich dann zumindest mal weiterklicken. Sie kriegen es hin? Kräftig drücken, noch kräftiger. Ja, es gibt zu diesen Villen dann eben auch ein Swimmingpool, der wird nachhaltig von einem vorbeifließenden Bach gespiesen. Das ist das Haupthaus, wo heute aus der EU-Kommission sogar immer wieder Praktikanten sind, um sich zu informieren, wie man nachhaltige Landwirtschaft macht, wie man überhaupt auf Sri Lanka gründen kann. Und was das Faszinierende ist, er hat einen Trend genutzt. Ich kann es noch so kräftig machen. Wir leben ja auf der einen Seite in einer Massengesellschaft und auf der anderen Seite erleben wir faszinierende Individualisierungstendenzen. Von my Müsli, my Bier, my Dirndl, whatever. Und viele Menschen wollen keinen Massentourismus, sondern die suchen das ganz Individuelle. Dazu gehören mein Mann und ich auch und wir lieben es, total abgeschieden, genau so eine Form von Tourismus zu machen. Und dann von den Gründern selbst durch den Regenwald geführt zu werden. Oder eben Kajaktouren zu machen oder Mountainbike-Touren. Da hat er eben die Bedürfnisse, wenn man mal von der berühmten Sinuskartoffel ausgeht, von einem ganz bestimmten Segment erreicht. Und es ist faszinierend, dass man es mit 3 Villen schaffen kann, seinen Lebensunterhalt für sich und seine Familie zu verdienen. Das ist kein exitgetriebenes Unternehmen, was sagt, ich möchte eben an die Börse und ich möchte viel verkaufen, sondern eins, wo jemand sagt, Ich möchte jetzt in der zweiten Lebenshälfte meine Berufung leben und da meine Erfüllung finden. Ich weiß, warum ich meine eigene Funkmaus haben wollte. So, wie denken Entrepreneure und handeln? Ach, vielleicht muss ich ein bisschen, das ist auch nochmal eine gute Idee. Ja, sie fragen sich eben, wie sie etwas schaffen können und nicht, ob sie etwas schaffen können. Und wenn die Hürden kommen, versuchen sie eben Lösungen dafür zu finden. Und sie überwinden den Leidensdruck und versuchen, ihre eigene Leidenschaft zu finden. Und ich selber habe mich abhalten lassen, deswegen habe ich auch dieses Bild mit dem Paraglider hier gewählt. Ich wollte nämlich fliegen. Und ich mag keine Glasdecken, ich fliege gern. Und als ich mit 18 zu meinen Eltern sagte, ich möchte Drachenflieger werden, sagten sie, du spinnst wohl. Und da musste ich erst 38 werden, um dann einen Pilotenschein als Paragliderin zu machen. Als ich nämlich diese Jahr aber und diese Hürden und Hindernisse überwunden habe. Von daher haben sie ganz viel Selbstvertrauen in sich, das gehört nämlich dazu. Und folgen sie ihrer Vision und ihrem Leidenschaft. Und eine Sache ist beim Erfolg wichtig. Erfolg ist kein Lift. Erfolg ist eine Treppe, aber eine ganz besonders faszinierende Treppe, denn die hört nicht auf. Und ich kann nur sagen, meine eigene Lernkurve, seitdem ich mich selbstständig gemacht habe, ist extrem steil. Und zwar jeden Tag lerne ich Neues dazu und das erleben Sie ja auch in der digitalen Welt. Wir haben so dermaßen viele Tools und Techniken zur Verfügung, dass wir uns schon dermaßen selbst überholen, dass es natürlich auch eine extreme Herausforderung ist, zu wissen, welche dieser vielen Tools nutze ich denn jetzt eigentlich für mich, welche brauche ich denn wirklich? Deswegen, fangt an, macht weiter und das Allerwichtigste, hört nicht auf. Denn wenn sich eins wie ein roter Faden durch alle Geschichten in meinem Buch durchzieht, dann ist es, dass die Menschen alle auf Schwierigkeiten gestoßen sind, aber nicht aufgehört haben, sondern weitergemacht haben und sich gefragt haben, wie sie auch diese nächste Hürde wieder nehmen können. Und das ist wie einem Kind, was hinfällt. Wir wären nicht dort, wo wir sind. Wie oft ist man hingefallen, bevor man den ersten Schritt gemacht hat? Ich habe letztens eine Zahl dazu gehört, die war unglaublich. 40.000 Mal, 120.000 Mal, 120.000 Mal sind wir hingefallen, bis wir den ersten Schritt gemacht haben. Und genau das zeigt, was wir für eine tolle innere Stärke haben. Hinfallen, aufstehen, Staub abschütteln, weitermachen. Das ist mit das Allerwichtigste beim Gründen. Ja, lernt aus Fehlern. Fehlern sind dafür da. Wir müssen aufhören, Fehler zu verurteilen. Und wir haben da Schulsysteme, die leider, und das war ich in meinem ersten Leben, ich war eine kurze Zeit auch in der Schule, mit dem Rotstift anstreichen, anstatt mit dem Grünstift alles, was richtig ist. Und wir sind teilweise so traumatisiert, dass wir gar nicht sehen, dass Fehler ausschließlich dafür da sind, daraus zu lernen und nicht dafür da, dafür stigmatisiert zu werden. Und werde ein ungewöhnlicher Unternehmer. Ganz entscheidend ist heute, dass man tatsächlich durch eine Nischenpositionierung ins Sogmarketing kommt. Wir brauchen eben nicht den x-ten Copyshop oder den x-ten Coffeeshop, sondern wir brauchen wirklich die ungewöhnlichen Ideen. Wir haben so viele neue Herausforderungen durch die Veränderung der Welt, die nach neuen Lösungen regelrecht schreit. Und deshalb ist es entscheidend, eine Nischenpositionierung zu wagen, was alle 21 Unternehmer aus meinem Buch auch getan haben. Und es geht darum, Erfolgsstrategien zu nutzen und die werden ja hier auch vermittelt, sei es mit dem Komponentenportal, sei es mit Gründen live, denn Erfolg folgt Erfolgsstrategien und nicht Zufällen und die sind lernbar. Von daher gibt es immer drei Arten zu lernen. Der härteste Weg ist, eigene Erfahrungen zu machen, der leichteste Weg ist, nachzuahmen, der edelste Weg ist, nachzudenken und das alles drei klug miteinander zu verbinden. Ich habe Ihnen 20 Erfolgsfaktoren zusammengestellt, die müssen Sie jetzt nicht abschreiben, denn dafür gibt es ja neue Techniken und ich habe Ihnen, wer jetzt sein Smartphone dabei hat, der ist schon mal auf der Gewinnerseite, denn der kann jetzt eine SMS oder eine WhatsApp-Nachricht genau an diese Nummer schreiben und nichts anderes reinschreiben ins Betrefffeld als nur seine E-Mail-Adresse. Und ich habe Ihnen 20 Erfolgsfaktoren und 20 Selbstcoaching-Tipps zusammengestellt beziehungsweise Selbstcoaching-Übungen. Und die können Sie machen. Das sind einfach die Erfahrungen, die ich gemacht habe, durch die Gründer immer wieder durchgehen. Das sind bestimmte Prozesse, durch die man durchgeht, wie man es schafft, eigene Ängste zu überwinden, eine eigene Vision zu entwickeln, aus der Vision eine Geschäftsidee zu machen, dafür ein Konzept und eine Umsetzungsstrategie zu machen, dann eine ganz kluge, smarte Online-Offline-Crossmediale Marketingstrategie. Und das schenke ich Ihnen. Das können Sie sich, das haben Sie in 5 Minuten, wenn Sie das eingegeben haben, haben Sie das in Ihrem E-Mail-Account, weil das ist das Tolle. Das sind Möglichkeiten, die wir erst seit kurzer Zeit haben und die gilt es eben auch zu nutzen. Und damit komme ich auch zum Ende. Wer jetzt sagt, werde, was du kannst, Tolle Ideen, jetzt soll es aber an die Umsetzung gehen. Den lade ich herzlich ein, nachher in den Workshop zu kommen, von 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr hier im Audimax. Denn da werden wir gemeinsam miteinander arbeiten. Da geht es um Ihre Fragen, um Ihre Herausforderungen, um die Hürden, vor denen Sie vielleicht gerade stehen, die wir versuchen werden, gemeinsam ein Stück weiterzubringen. Und ein Thema, was eben meine eigene Nischenpositionierung angeht, ist das Gründen in der Lebensmitte. Und das finde ich absolut faszinierend, dass die Babyboomer von einst zu den Midlife-Boomern von heute werden. Zu sehen, dass Menschen eben mit, sagen wir 50, das ist ja immer so eine magische Zahl, nicht sagen, sie sind zu alt für irgendetwas, sondern sie haben extrem viel Erfahrungswissen, ganz viel Berufserfahrung, ganz viel schon hinter sich und im Allgemeinen andere Bedürfnisse. Was nämlich in der zweiten Lebenshälfte nochmal einen viel stärker tangiert als in der ersten ist, unser Leben ist endlich. Und diese Endlichkeit rückt auch stärker ins Blickfeld und deswegen lohnt es sich, die Lebenszeit, die man hat, für sich zu nutzen. Ja, und in den Workshops wird es darum gehen, wie man Geld neu denken kann, denn es gibt heute so unendlich viele Wege, an Geld zu kommen. Die habe ich eben auch bei meinen Unternehmern gesehen, die sich Mäzene gesucht haben, die ein Crowdinvesting gemacht haben. Ich bin selbst Investorin bei einem der Unternehmer. Und die große Frage, wo man Unterstützung findet. Vieles kann man aus eigener Kraft, bis zu einem bestimmten Punkt kommt man an, im Selbstcoaching. Dann ab einer bestimmten Grenze braucht man aber auch die Unterstützung durch andere. Und auch diese Walnuss braucht ein Eichhörnchen, was sie unter dem Walnussbaum wegträgt, um sie irgendwo hinzutragen, wo sie viel Licht hat, um dort wieder wachsen zu können. Und entscheidend ist, wie man am Markt sichtbar wird und auch darum wird es nachher gehen. Und ich möchte Ihnen zum Abschluss, das haben wir vorhin schon in der Anmoderation gehabt, dass es die Unternehmerinnen-Safari gibt, wo sich allerdings nur Frauen bewerben können, zweimal im Jahr. Wir machen das kostenfrei und ehrenamtlich. Ich möchte Ihnen jetzt noch von einer Herausforderung ganz kurz berichten, vor der ich selber gerade stehe. Es ist ja nicht einfach, wenn man kündigt, eine neue Identität zu finden. Und ich war Sepulkralkulturexpertin Deutschlands. Ich habe mich 10 Jahre lang mit Bestattungs- und Trauerkultur weltweit beschäftigt. Ich war von den Verbrennungsgarten in Indien bis zu den Katakomben in Palermo, da ist mir nichts fremd. Und dann galt es aber, weil ich auch in den Medien als Pressesprecherin sehr präsent war, eine neue Identität aufzubauen. Und ich habe mich gefragt, wie macht man das denn? Ich bin noch 2 Jahre, nachdem ich schon gekündigt hatte, immer wieder von der Presse angefragt worden zu meinem alten Thema. Ich habe dazu aber keine Antworten mehr. Ich dachte, naja, dann schreibe ich ein Buch, weil damit kann man auch eine neue Identität aufbauen. Und dieses Buch ist 2014 erschienen und wurde für den Deutschen Wirtschaftsbuchpreis nominiert. Ist auch sehr gut rezensiert worden von FAZ, Impulse, Huffington Post, bei Amazon. Und ich habe vor einer Woche vor dem Summit einen Brief bekommen von Moment Publishers, meinem Verlag. Und da blieb mir kurz die Spucke weg. Da wurde mir nämlich gesagt, Ihr Buch verkauft sich nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Das werden wir jetzt makulieren. Können Sie sich vorstellen, wie sich das für einen Mann anfühlt, der gerade eine Identität aufgebaut hat? Ich meine, ich bin ja auch noch eine junge Gründerin. Bin seit 6 Jahren selbstständig. Das ist noch keine lange Zeit. Und von daher, wer sowieso Interesse hat und gesagt hat, Mensch, ich möchte mir die Erfolgsstrategien, die in diesem Buch beschrieben werden, die brauche ich. Da würden Sie mich extrem unterstützen, wenn Sie das in den nächsten 3 Tagen bei Amazon bestellen. Dann damit retten Sie wertvolle Exemplare vor der Makulierung. Unterstützen mich natürlich auch dabei. Und wer dann bis zum Jahresende eine Rezension auf Amazon schreibt, dem schenke ich eine Coachingstunde. Das sollen ja Win-Win-Win-Situationen sein. Also Sie können davon ausgehen, dass ich nächste Woche nach der Buchmesse und nach dem Entrepreneurship Summit den Verlag auch noch anrufen werde. Aber wir sprachen ja so viel über Human Resources und wie gehen wir eigentlich mit Menschen um? Das ist doch kein seelenvolles Verhalten. Wenn mich der Verlag angerufen hätte und Herr Faltin, Sie sind ja selbst Autor bei Moorman Publishers, vielleicht können Sie ja auch noch ein gutes Wort für mich einlegen. Da hätte man doch gesagt, naja, man ruft die Autorin vielleicht mal an und spricht mal mit der und fragt mal, was können wir gemeinsam tun, damit sich dieses Buch besser verkauft? Gut, wir haben heute 80.000 Neuerscheinungen pro Jahr, da können die Verlage nicht mehr viel machen. Warum ich im letzten Jahr nichts machen konnte, ist, weil meine Mutter leider sehr schwer an Demenz erkrankt ist. Und das sind die Herausforderungen beim Gründen der Lebensmitte. Ich hatte einen Halbtagsjob on top, dass ich mich plötzlich um meinen 86-jährigen Vater und meine 83-jährige Mutter in einem Umfang kümmern musste, wie eben vorher nicht. Das sind die großen Herausforderungen, wenn man eine Lebensmittel gründet. Und deswegen sage ich zum Schluss, das 22. Kapitel meines Buches ist noch nicht geschrieben und ich bin sicher, das wird jemand von Ihnen schreiben. Und dafür wünsche ich Ihnen ganz viel Erfolg. Und da ich heute mein Buch als Bloggerin weiterführe, freue ich mich, von Ihnen zu hören und hoffe, dass ich Sie eines Tages auf meinem Blog porträtieren darf, mit einer Nischenpositionierung als ungewöhnlicher Unternehmer. Und möchte Ihnen einen abschließenden Satz mit auf den Weg geben. Eine Walnuss würde nie auf die Idee kommen, eine Birke werden zu wollen. Also folgen Sie Ihrem ganz eigenen Walnusspotenzial. Herzlichen Dank.